Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung hier der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und der Titel unserer Sendung lautet heute: Wie kommt das Neue in die Welt? Heute darf ich begrüßen als erstes Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir begleitet von Felix Jakowitz. Ja, Sommerzeit ist immer die Zeit des Reisens. Und ein Teil unserer Sendung werden wir ein Interview, ein Gespräch haben mit Sabine, die uns von ihren Reisen im Bezug auch in ihre Erfahrungen mit Grundeinkommen dann berichtet. Und im zweiten Block, der über dann die weiteren Teile gehen wird, werden wir uns mit den Ereignissen beim G20-Gipfel in Hamburg beschäftigen. Und den Abschluss machen wie immer Aktuelles und Termine. Vielleicht ein paar Takte Musik zu Anfang. Wir hören den Interpreten Le Mans und der Titel heißt Long Time. Hallo Sabine. Ah, hallo Jochen. Einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dich zu hören. Ja, ich freue mich auch, dass die Verbindung so cool. Glatt... Und der Abend geht ja nur um Hamburg. Das finde ich ja richtig witzig. Ja, also zufällig kann man gerade sagen. Also wir haben es ja nicht so geplant, aber es kam so. Und wir dachten ja, dass wir uns freuen würden, wenn du uns ein bisschen erzählst von deinen Reiseerfahrungen. Du warst ja Monate im Grunde, wenn auch mit Unterbrechungen, aber doch unterwegs, nicht zuletzt in Hamburg. Und vielleicht magst du ein bisschen Eindrücke teilen, die ja auch dann eben mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf die eine oder andere Weise eng oder weiter zusammenhängen. Ja, mache ich doch gerne. Und die meiste Zeit verbringe ich in Hamburg wirklich sehr oft mit den dortigen Menschen, die sich mit dem Grundeinkommen auseinandersetzen, sei es die Initiative oder sei es auf anderen Ebenen. Und jetzt im Juni war sehr, sehr viel angesagt in Bezug auf Einladungen der Initiative für Vorträge oder Diskussionen oder andere Veranstaltungen, dass sie daran teilnehmen werden. Das ist ein bisschen anders in Hamburg als hier in München. Die Hamburger werden ganz oft eingeladen, sei es von Parteien, sei es von Wirtschaftsverbänden oder sei es auch von der Kultur. Oh ja. Mhm. Genau. Sehr nett. Und die sind da auch schon recht geübt. Die können das schon ganz gut. Und dann hatte ich mich beteiligt an einem Gespräch, zu dem sie eingeladen wurden. Das fand ich total interessant und auch sehr spannend, weil es Privatmenschen waren, die sich selber auf den Weg machen, um ihr Wissen zu vergrößern in verschiedenen Lebensbereichen oder auch sich einfach Experten holen für ihren Arbeitsbereich, aber dass sie eben in einer etwas größeren privaten Runde ganz gerne besprechen. So, und wie sage ich das jetzt? Ja, die sind jetzt, dann sind eben die Herren eingeladen worden. Da gab es eine kleine Korrespondenz vorher, wie man das am besten gestaltet, den Tag. Und dann bin ich mit diesen beiden Hamburgern, dem Otto und dem Michael, dorthin gegangen. Und dann war das wirklich im Wohnzimmer einer Privatwohnung. Und es war total toll, entspannt und gut. Und es waren, glaube ich, 9 Interessierte dort, die wirklich unbedingt wissen wollten, was ist denn eigentlich ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hieß das nicht auch Bildung im Wohnzimmer? Also die selber, ja, das haben wir dann auch festgestellt, dass es Bildung im Wohnzimmer hieß. Das weiß sehr gut, hast du noch behalten. Und was ich so gut finde, Bildung im Wohnzimmer, das ist ja hat ja ganz viel mit Bildung zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dass ich mir das eben nicht abhole in der Volkshochschule, sondern dass ich auch selber aktiv werden kann. Das ist ja auch schon mal ein Grundeinkommensthema für mich. Und wie die das gestaltet haben, fand ich auch sehr gut. Es hatte eine bestimmte Zeit. Es ging nur über 4 Stunden und nicht länger. Und in diesen 4 Stunden haben wir versucht, so viel wie möglich über das Grundeinkommen an Fragen zu beantworten oder eben auch so eine Art kleines Einführungskonzept, was die Hamburger eh schon hatten, dann eben darzustellen den Leuten. Es war sehr entspannt, es war sehr interessiert und ich glaube, das ist ein gutes Format, wenn wir das Grundeinkommen sowieso haben, dass sich das mal jeder traut, zu Hause seine Freunde anlädt und einfach mal über das Grundeinkommen oder über eben sonstige Dinge spricht. Das war meine tolle Erfahrung mit denen. Ja, was habe ich denn noch gemacht, was ich so gut finde in Hamburg? Die treffen sich also wirklich regelmäßig einmal im Monat, was ja hier in München eben auch passiert. Und besprechen halt so die Dinge, die so anliegen, wie irgendwie an irgendwelchen Straßenfestivals teilnehmen. Das machen die Hamburger ja auch. Die Hamburger haben auch eine Bodenzeitung und gehen damit auf die Straße und fragen die Leute, die ja inzwischen eine Riesenresonanz hat, diese Bodenzeitung in den unterschiedlichen Städten. Die Leute bleiben interessiert stehen und fragen, was ist denn eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen? Was mir dabei aufgefallen ist bei diesen Fragen der Menschen auf der Straße war, dass ganz, ganz viele Leute bereits gehört haben vom Grundeinkommen und sogar ganz viel wissen. Ist das jetzt in Hamburg anders als in München? Oder? Nö. Nee, also da gab es keine großen Unterschiede in der... Nö, das nicht. Ja, nun, interessant. Hätte ich mir auch vorstellen können, weil zum Beispiel diese... Initiative Bildung im Wohnzimmer kann ich, also sie wäre in München auch möglich, aber nicht so typisch, also für diese Verhältnisse hier. Also das hat für mich was im guten Sinn, ja, Bürgerschaftliches, dass man so, ja, also das setzt schon was voraus, dass Menschen so auf eine ganz ruhige Art Initiative ergreifen. Ja, das haben die Hamburger, das ist eine Bürgerstadt. Das ist schon klar, das bürgerschaftliche Engagement ist vielleicht ein bisschen anders geprägt, sagen wir mal so, weil hier ist es das ja auch. Ne? Wir haben ja auch hier ganz viel Engagement. Das ist vielleicht anders geprägt. Aber ich hätte dann eine Frage dazu. Wenn die das diskutiert haben, das waren ja Menschen, die vielleicht weniger oder mehr schon mit dem Thema schon Berührung hatten. Wie war denn so Ihr Gefühl dazu letztendlich? Wie konnten Sie damit umgehen? Fanden Sie das eher doof oder interessant oder toll? Oder wie war so die Stimmungslage? Die durfte ja auch ein bisschen gemischt vielleicht gewesen sein. Für mich ist die Stimmungslage eher positiv. Es gibt mit Menschen, die ich so gesprochen habe, gab es bisher in den letzten Jahren und auch jetzt in der kurzen Vergangenheit ganz wenige Menschen, die das komplett ablehnen, aus verschiedenen Gründen. Und ich mag solche Gesprächspartner, weil ich mich dann auch daran messen kann, wie viel weiß ich denn eigentlich vom Grundeinkommen? Wie viel kann ich denn vermitteln, dass derjenige dann nicht so ganz ablehnend weggeht, sondern dass er mit so einer Art von, ach, da kann ich ja doch mal drüber nachdenken, Gedanke im Kopf meine von uns weggeht. Aber es gibt welche, die, und das sind aber ganz, ganz wenige, die das komplett ablehnen. Pardon, Sabine, meine Frage bezog sich ganz konkret auf diese Bildung im Wohnzimmergruppe. Naja, wie es da gelaufen ist. Ja. Ach so, ich hatte zuletzt von der Bodenzeitung gesprochen, deswegen klar. Kann mir das jetzt nicht. Nee, das ist ja klar. Die Leute waren total interessiert. Die wussten auch teilweise sehr viel darüber, waren sich aber trotzdem nicht so sicher in dem ganzen Spektrum und wollten das halt von uns wissen. Und dann haben wir ihnen halt die Sicherheit gegeben auf ihre Fragen. Es ist ja einfach, wenn ich mich für ein Thema interessiere, das im Internet abzufragen. Und über das bedingungslose Grundeinkommen gibt es tausende von Seiten, über die du alles Mögliche erfahren kannst. Ja, gut, aber so als Begegnung von Mensch zu Mensch, das finde ich schon befriedigender. Fehlt oft, stimmt, klar. Genau. War dann sozusagen die Stimmung am Ende dieses Abends oder dieser Zeit, die ihr zusammen verbracht habt, wart ihr dann zufrieden? Waren die Einladenden zufrieden? Ja, sehr. Ah ja, gut. Das war auf Spendenbasis ausgerichtet. Also die haben von sich aus gesagt, wir geben ihnen was, weil wir überhaupt nichts gefordert hatten. Und die Summe war sehr hoch. Also das hat mich doch sehr überrascht. Ja. Sowas habe ich noch nicht erlebt, um ehrlich zu sein. Also ich kenne sowas von 5 Euro pro Person geben, das war erheblich mehr. Das war richtig schön. Da haben die sich auch, die Hamburger, sehr gefreut, weil sie damit jetzt irgendwas machen können, was sie sich so die ganze Zeit schon gewünscht hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Genau. Du hast auch noch erzählt, dass du dich länger mit einer Redakteurin möglicherweise der Zeit getroffen hattest zu einem langen Gespräch. Und da kam dir dann zum Schluss auch auf das Thema, überraschend, des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja, jetzt, es war kein Redakteur von der Zeit. Die Zeit hatte eingeladen zu einem sogenannten Dialoggespräch und ich war dann mit einer Dame zusammen. Wir kannten uns nicht und den ganzen Nachmittag waren wir zusammen und haben über Gott und die Welt diskutiert und sehr viele Gemeinsamkeiten getroffen. Und so ganz zum Schluss, dann haben wir dann gesagt, ja, was wünschen wir beide uns denn von der Zukunft? Und dann sagt diese Dame ganz sicher und wie aus der Pistole geschossen, sagte sie, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Da wäre ich am liebsten gleich nochmal 3 Stunden mit ihr zusammengeblieben. Aber das ging dann nicht mehr. Ja, so als Überraschung. Ne? Das also. War wirklich der Überraschungsmoment. Ja, das ist richtig. Es war auch sehr schön. Es hat mich natürlich auch freudig gestimmt. Es ist eine Dame gewesen, die Rechtsanwältin ist. Also auch jemand, der überlegt, und im Leben weiß, um was es geht. Und und ich vermute mal, dass die selber so ihren eigenen Weg damit geht, ja, ohne sich nun irgendwo einbinden zu wollen, weil sie natürlich auch sehr im Leben, sehr im Arbeitsleben steht. Ja, klar. Gab es auch noch eine Veranstaltung mit Götz Werner oder irgendwie sowas? Klar. Klar, man sagst du? Man nimmt ja alles mit. Aha, okay. Hamburg verführt manchmal sehr, muss ich schon ehrlich sagen, mit den verschiedenen Veranstaltungen. Vor allen Dingen im Sommer ist Hamburg einfach nur empfehlenswert, weil du sitzt draußen und dann gibt es diese riesen Alster mitten in der Stadt, auf der du rumsegeln kannst oder Bötchen fahren oder einfach nur drumherum laufen. Das macht schon viel Spaß. In Hamburg wird auch die Markus-Lanz-Sendung aufgezeichnet. Ah, stimmt. Und das ist ein verhältnismäßig kleines Studio, da gehen gar nicht so viele Zuschauer hinein, eben das, was man so sieht in der Sendung. Und an einem Abend war eben Götz Werner. Und ich hatte das sehr kurzfristig erfahren und ganz schnell noch eine Karte bekommen. Es ging eher um Islam und Islamismus und Wirtschaft ging es. Das waren so die beiden Hauptthemen. Und ganz zum Schluss wurde der Götz Werner halt noch gefragt, der Gründer von den DM-Drogeriemärkten, zur Wirtschaft und zu seinem eigenen Unternehmen. Und ganz zum Schluss hat dann der Herr Lanz dann nochmal gefragt, so nach dem Tenor, beschäftige mich schon ganz lange mit Ihnen, Herr Werner, und immer wieder stoße ich darauf, dass das Wort bedingungsloses Grundeinkommen mit dabei ist. Erzählen Sie mir doch mal bitte was darüber. Ja, und das waren dann halt die letzten 2 Minuten der Sendung. Herausforderung. Das war auch ganz schön. Und was das natürlich mit sich bringt, solche, wie nenne ich das denn jetzt mal, solche Events, dann triffst du natürlich alle möglichen Menschen und man tauscht sich weiter aus. Denn Hamburg-München ist ja nicht gerade in der Nähe und man trifft sich nicht zum Kaffee, aber dieser Austausch mit den verschiedenen Menschen, die sich mit dem Grundeinkommen als Initiative beschäftigen, das ist ganz wichtig geworden. Wir werden immer mehr in ganz Deutschland, also wir haben unter Garantie in jeder Stadt eine Initiative, bin ich sehr überzeugt davon. Ich habe letztens wieder jemand aus Darmstadt getroffen, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, aber es ist so. Und das finde ich ganz wichtig, dass das, ja, das wird, das ist das Thema inzwischen auch, neben vielen anderen. Ja. Ich finde, da liegt ja auch ein Reiz darin, weil dieses Thema wird ja an den verschiedenen Orten auch charakteristisch unterschiedlich angegangen. Also ich finde diese unterschiedlichen Färbungen, die das dann jeweils hat, finde ich, es gefällt mir, sowas kennenzulernen. Ja, das ist ja das Leben auch. Es gibt ja nicht nur Bayern und München, sondern es ist, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in Nordrhein-Westfalen auch ganz anders gehandhabt wird als hier. Weil wir einfach flächendeckend ganz anderes Land sind als die zum Beispiel. Oder dass es in Mecklenburg-Vorpommern, es ist gar nicht einfach, die Menschen zusammenzubekommen und zu interessieren für neue Themen, weil die alle so weit auseinander wohnen. Trotzdem wohnt da auch Susanne Wiest, ne? Wie bitte? Trotzdem wohnt dort dann Susanne Wiest, also immerhin. Richtig. Ja, genau, aber ja. Was ich auch noch auf den Weg gebracht habe in Hamburg, und das ist halt als Medienstadt, bietet sich das ja an, ist, ich habe mit der Chefredakteurin von der Brigitte gesprochen und Stimmt. ich guck mal, ob sich da noch was ergeben wird. Ja gut, Sabine, ich merke so, wir sollten vielleicht in unserer Sendung allmählich weitergehen. Ja, dann geht mal. Vielen Dank, dass du dich so eingeschaltet hast und dass wir dich so einbeziehen konnten. Bis bald. Ja, sehr gerne. Tschüss. Jo, tschüss. Gut, tschüss. Ja, zuvor hörten wir Musik von Bajama F und der Titel heißt The Hip Hop 2017. Ja, jetzt hatten wir schöne, beschauliche, fast bürgerliche, ruhige Berichte aus Hamburg gehört gehabt. Jetzt ist Hamburg ja in den letzten oder Anfang Juli doch etwas anders in die Schlagzeilen geraten durch den G20-Gipfel oder insgesamt durch die Proteste anlässlich und Randalen anlässlich des G20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli in Hamburg auch stattfand. Und diese Veranstaltung, diese Randale hat dann doch zu so ein, ja, vielleicht führt zu so einer Art von These, dass die Randalen nichts mit politischen Inhalten zu tun haben, nichts mehr, sondern nur noch pure Äußerung von Zerstörung sind. Ist denn so eine These zutreffend? Ich denke nicht. Es ist so, dass, was ich so von der Roten Flora zum Beispiel aus Hamburg hörte, las in der Süddeutschen, das hat mich schon berührt. Wir haben ja dann auch in der Vorbereitung dieser Sendung recht intensiv über diese Themen gesprochen, weil ich denke, dass ich früher mich in ähnlichen kulturellen und sozialen Verhältnissen bewegt habe. Wobei ich auch gleich sagen möchte, dass ich nicht denke, dass die Menschen, die da in der Roten Flora arbeiten, zusammenarbeiten, eine sehr große Rolle gespielt haben bei dem, was dann so Medien eindrücklich als Randale transportiert wurde. Mhm. Aber das, ich denke, dass Menschen, die jetzt solche Demonstrationen vorbereiten, sehr, also hohe Risiken eingehen. Also, weil eben im Zusammenhang mit dem brutalen Wirken auch der Polizeikräfte es eben auch oft zu schweren Verletzungen gekommen ist. Und man kann jetzt, ich denke, man kann nicht sagen, ja, die Leute, das machen die jetzt aus Jux oder so. Es gibt, mag diese Leute geben, sozusagen Trittbrettfahrer, die dann mitmachen, aber diese Menschen, die so Trittbrettfahrer sind, die würden nie selber so etwas auf den Weg bringen. Und die Leute, die so etwas auf den Weg bringen, die sind schon, haben schon eine hohe Motivation. Trotzdem liegt darin eine sehr große Problematik. Es gab natürlich sehr viel Protest, sehr viele Formen von Protest und die Eskalation in die Gewalt ist ja vielleicht eher auch nur eine Teilerscheinung oder ist definitiv nur eine Teilerscheinung und nicht das gesamte Bild. Aber was wollen eigentlich diese Proteste eigentlich zum Ausdruck bringen? Also erstmal denke ich, dass das natürlich unbedingt stimmt, dass es ein gewaltiges und eigentlich auch in seiner Breite und Vielfalt wunderschönes Spektrum gab an Menschen, die dieses G20-Treffen zum Anlass nahmen, um auf die ja, auch Dramatik der Menschheitssituation in ihren verschiedenen Aspekten aufmerksam zu machen. Und das ist auch etwas Starkes. Und interessanterweise gab es ja sogar im Vorfeld, auch in der Süddeutschen Artikel, die das gewürdigt haben. Also die im Grunde, was auch relativ ungewöhnlich ist, gesagt haben, also wir müssen doch froh sein, dass es da Menschen gibt, die auf die Schwierigkeit oder die Unhaltbarkeiten in unserer Weltwirtschaft zum Beispiel hinweisen. Ne? Was ich als problematisch aussprechen will, weil ich es für einen Irrweg halte, das ist halt, dass auf der einen Seite eben Bilder um die Welt gingen mit brennenden Holzpaletten oder Holzscheiten oder Steine werfenden Menschen, Männern, die auf eindrücklich sind. Also diese Bilder werden von, was weiß ich, von Manila bis über Kapstadt bis Caracas überall verstanden, sofort verstanden. Es sind nur eine Art Archetyp von Aufstand, der da in Szene gesetzt wird. Und verstanden, ja, aber vielleicht geben Sie auch ein Bild von und über Deutschland, Europa, das dann doch nicht auch der Wirklichkeit entspricht. Das klingt ja, wie wenn bei uns politische Diskurse mit Gewalt nur ausgetragen würden. Das habe ich so ein bisschen auch den Eindruck dabei. Ja, ich meine, das sicher, das ist für Deutschland überhaupt nicht typisch. Aber das andere ist, denke ich, dass es vielleicht auch ein Wunsch war, solche Bilder in die Welt zu senden, angesichts einer Menschheit, die wirklich zum Teil in fürchterlichen Situationen ist. Und dass auf der anderen Seite aber gerade diese Art von Aufstandsbild überhaupt nirgends hinführt. Also ich denke, da ist sozusagen eine Vorstellung dahinter, wie eben Gesellschaft sich verändern kann, die ganz leicht entweder in das mündet, was man dann eben bürgerkriegsähnliche Zustände nennt, obwohl Bürgerkrieg nochmal was ganz anderes ist. Aber das kann natürlich auch letztlich tatsächlich in Bürgerkrieg führen. Und ich denke mir, das ist eben die Frage, ob man die Änderung der Verhältnisse auf dieser Erde, die ja so dringend nötig und wichtig ist, und ob man sie stärker auf das Bild sozusagen des Soldaten letztlich bezieht oder auf das Bild des arbeitenden Menschen. Also so spitze ich das jetzt mal zu. Das musst du ein bisschen erläutern. Naja, ich würde sagen, es gibt Menschen, die der Ansicht sind, ich bin sicher, dass es sie immer noch gibt und es gab sie früher, dass also eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse letztlich nur mit Gewalt möglich ist. Mhm. Es wurde dann Mao Zedong zitiert oder wer auch immer, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Ja, das war so ein Spruch. Ja. Mhm. Und dafür gibt es Argumente, also wenn man die Geschichte betrachtet, ja klar. Nur denke ich, dass im Grunde ganz aus dem Blick gerät, situativ plötzlich aus dem Blick gerät, dass das, also dass rechtsstaatliche Verhältnisse einfach eine zivilisatorische Errungenschaft sind. Mhm. Ja, dass wir absolut froh sein können, wenn es so etwas wie Rechtsstaat gibt. Ich will gar nicht sagen, dass der hundertprozentig in unserem Land verwirklicht wäre. Also ich denke mir das klar nicht, aber es gibt immerhin doch bemerkenswerte Bemühungen in diese Richtung. Und wenn dann irgendwo wie in der Türkei rechtsstaatliche Verhältnisse demontiert werden, dann wird das erst richtig deutlich, was da verloren geht. Ja? Und deswegen ist, sagen wir mal, so diese Kriegslogik, und ich würde sagen, in diesem Fall, was Hamburg angeht, gab es sie auf beiden Seiten. Ja? Und diese Kriegslogik, da sollten wir auf gar keinen Fall wieder hineingehen, sondern wir brauchen weitreichende Veränderungen gesellschaftlich und wir sollten versuchen, diese Veränderungen in Formen zu erreichen, umzusetzen, die eben mit einem Minimum an Zerstörung einhergehen. Ne? Weil Zerstörung gibt es schon genug. Was ich auch den Eindruck hatte, ist, dass diese politische Veranstaltung G20 natürlich auch eine Form von Demonstration auch in ihrer Form ist oder war und von Macht in dieser Welt. Sie repräsentiert ja sehr, sehr viel, wenn man die Zahlen anschaut. Und dass auch Menschen sich dazu auch positionieren wollen, dass sie sagen, Moment mal, ihr seid nur die Vertreter und nicht das Volk. Also wir sind diejenigen, um die es geht, die wichtig sind. Und dass das natürlich auch insgesamt ins Bild hineinkommt. Und ich habe dann irgendwo das Gefühl gehabt, als ich mir mehr Berichte und so weiter angeschaut habe, dass die ganze Sache sehr, sehr emotional geworden ist. Dass sowohl die Demonstrierenden sich gestört gefühlt haben und deswegen aufgebracht gewesen sind und die Polizisten aber auch sehr nervös und reaktiv sehr stark gewesen sind, bis manchmal vielleicht auch das Gegenteil. Und dass insgesamt also alle in einen gewissen emotionalen Sog hineingezogen worden sind, einschließlich auch den Anwohnern dann insgesamt. Also das hat bei mir ein Bild hervorgerufen, dass das gar nicht mehr so differenziert und abstrahiert und auch mit einem gesunden Quantum an Reflexion dann insgesamt abgelaufen ist. Naja, ich denke, Emotionen sind im Zusammenhang mit diesen Themen vielleicht nicht zu vermeiden. Aber ich denke, dass also von Seiten des Staatseinrichtungen von vornherein eine ziemlich harte Linie vorgegeben war. Dafür gibt es viele Anzeichen. Und dass eben manche Menschen da in bekannter Weise darauf geantwortet haben, kann man sagen, oder sich eben rechtsüberschreitend verhalten haben. Aber dass das Bilder sind, die letzten Endes in eine Art politischen Krampf führen. Also wo es gesellschaftlich nicht vorangehen kann oder wo das sehr erschwert wird. Wir werden uns noch tiefer damit beschäftigen gleich, aber erstmal Musik und der Titel heißt Another Shot of Sugar und der Interpret Now Endeavor. Ja, die Eskalationen und Randalen in Hamburg, die haben ja viel beschäftigt und beschäftigen noch viel die Medien. Und immer in dem Zusammenhang ist natürlich auch eine Schließung der Roten Flora in den Raum gekommen. Und da stellt man sich schon auch die Frage, Moment mal, auch diese Positionen sind vielleicht kein Boden für was Neues. Oder dann kann man auch anders, vielleicht sollte ich mich mal grundsätzlich die Frage stellen, wie kommt denn das Neue in die Welt? Und vielleicht kannst du uns da ein paar erleuchtende Eindrücke und Gedanken dazu äußern, Margit. Ja, meines Erachtens sind es eher die Jugendkräfte, die das Neue in die Welt bringen. Also wir waren ja alle mal Kinder und dann wurden wir größer und älter und wir wurden Jugendliche und junge Erwachsene. Und dann plötzlich wollen wir manche Dinge anders machen als unsere Eltern zum Beispiel. Ja, wir wollen eigene Wege gehen. Und das sind nicht unbedingt die Wege, die unsere Väter und Großväter gegangen sind. Wir haben eben ja eigene Berufswünsche. Wir werden vielleicht Aktivisten bei Greenpeace oder bei ATTAC oder Campact oder wir sitzen dann plötzlich in der Technik von Radio LoRa, weil wir ein anderes Lied in uns hören. Wir haben Impulse, die wir weitertragen und weitergeben wollen. Und das finde ich sehr wichtig, denn die Welt will sich ja weiterentwickeln. Und wenn ich immer am Traditionellen hängen bleibe, dann bleiben wir plötzlich stehen. Das sind ja gerade Menschen, die sehr viel Ängste haben. Die wollen Sicherheit, sind auf Sicherheit bedacht. Die brauchen die Polizei, die brauchen den Staat, der auf sie schaut und versichern sich, machen eine Lebensversicherung und eine Rentenversicherung und eine Krankenversicherung und alles. Und nein, das ist aber nicht das Leben. Das Leben ist bunt und dazu braucht es eine grüne Flora und es braucht auch eine rote Flora. Es braucht eine bunte Flora, die neue Impulse bringt. Also jeder Mensch hat ein eigenes Lied in sich, was er verwirklichen will. Und das verändert mich selber, mein Lied verändert mich und das will ich in die Welt bringen und es verändert dann die Welt. Und ich muss dann schauen, wie komme ich mit Menschen zusammen, die vielleicht Ähnliches wollen und wie störe ich nicht die anderen, die was auch ihr eigenes Lied singen, so ungefähr. Also, dass man mit dem resoniert, was man in sich selbst empfindet, das ist das eigene Lied. Dass man resoniert mit dem, wie die Reaktion darauf von außen ist, ob man Verbündete findet. Und dass man auch irgendwo in den Gesamtkontext auch mit dem Umfeld, auch mit vielleicht konservativen Kräften, dann auch sich in die Auseinandersetzung stellenweise begibt. Ja, genau. Ich finde das auch gar nicht schlecht, weil konservative Menschen möchten sich ja auch weiterentwickeln. Denke ich doch. Spannende These. Das hoffe ich doch. Und ich bin ja ein Mensch, ich möchte gern solche Menschen aufwecken. Ich möchte sie aufwecken für das, was das Leben für sie eigentlich bereithält. Ja, weil festhalten heißt ja nicht bewahren, weil bewahren kann ich eigentlich nur das Bewegliche. Und das Bewegliche bewahren heißt letztendlich auch einen Freiraum geben, Offenheit. Ja, genau. Und das ist total wichtig. Ich denke halt, dass dieser Aspekt eben zeigt, wie wichtig diese Grundrechte sind, also Demonstrationsrecht, Recht der freien Meinungsäußerung, damit wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft eben eine Chance haben, die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Weil man kann ja sagen, wenn sich diese Tendenz jetzt verstärken sollte oder durchsetzen sollte, dass einfach Herrschaftssicherung betrieben wird und die Angst vor dem Lebendigen überwiegt, dann wachsen ja die Missstände ins Katastrophale. Ne? Also sie sind schon schlimm genug. Also wenn man jetzt mal an die Krise der Weltfinanzverhältnisse, Weltwirtschaftsverhältnisse denkt. Ne? Mhm. Und ja, deswegen ist es so wichtig, ganz genau einzuhalten. Also das Recht der Menschen, sich eben öffentlich zu artikulieren. Und da ist ja in Hamburg eigentlich ganz viel passiert. Also man kann sagen, das, was in den Vordergrund geriet, ist nicht das, was wirklich in die Zukunft führt, aber das, was da passiert ist, da ist sehr viel qualitativ sehr Wertvolles gewesen. Ja, Hamburg ist wirklich eine interessante Stadt auch. Die ist weltoffen und bürgerschaftlich. Ich möchte jetzt nicht sagen konservativ, sondern ja, bürgerschaftlich. Man steht zu sich, jeder hat einen Weg und jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und seinen Weg zu gehen. Und da finde ich eine Verbindung dann insgesamt auch zu unserer Sendung und zu einem Thema von der letzten Sendung, Selbstbestimmung. Und ich habe schon an manchen Stellen jetzt hier in der Sendung, würde ich dran verbunden, rückverbunden erinnert an diesen Begriff der Selbstbestimmung, dass man selbst findet, was wichtig ist und das auch erkundet und dazu auch Wege gehen kann. Und das ist auch wichtig, dass es dann so einen Raum wie eine Rote Flora gibt, die auch ein Raum für ein anderes Feld ist, der auch wichtig ist in seinen Aspekten als Ausgleich zu manchen anderen Ecken, die unsere Gesellschaft auf der anderen Seite bietet. Ja, so bringen junge Leute eben ihre Gedanken in die Welt und ihre Impulse. Vielleicht sollten wir mal kurz zur Musik übergehen, weil ich glaube. Okay. Ja, wir sind gut in der Zeit, ja, aber gut. Danke für deinen Hinweis. Und wir haben vielleicht einen passenden Titel dazu, zu diesem Thema. Es heißt No Tolerance for Ignorance und gesungen von Raquel Flores. I lost girl, I lost cows, you say, what do you think your future will be like? You are restless, distracted, and kind of violent. Stars can't shine without darkness. I'm the, I don't give a shit, represent. Some people can back to how you know, matter. Wenn man auf den G20-Gipfel blickt, wenn die Welt drauf blickt, dann hat sie vor allem brennende Barrikaden und randalierende Jugendliche bei Nacht mit Steinen und auf Dächern im Blick, weil das uns die Medien vermittelt haben. Aber der Umgang mit dem G20, die Auseinandersetzung, der Protest oder ja, die Begegnung diesem Thema, war sehr vielfältig in Hamburg. So gab es einen großen Gegengipfel am 5. und 6. Juli in Hamburg. Und es gab auch eine durchaus von den Medien wahrgenommene und aufgenommene Performance 1000 Gestalten. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen, Margit, zu dem Gegengipfel dann ein bisschen was erzählen. Ja, also ich würde den Gipfel Alternativgipfel nennen, weil die richten sich ja nicht gegen irgendwas. Sie wollen eigentlich mit allen, mit der ganzen Menschheit, mit uns allen zusammen was Neues schaffen, sodass die Erde erhalten bleibt. Und dieser Gipfel hieß Gipfel für globale Solidarität in der Kulturfabrik Kampnagel. Und da waren über 2000 politisch Interessierte dabei und unheimlich viele aktive Menschen besuchten 11 Podien und 70 Workshops. Es waren Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen aus über 20 Ländern anwesend und kritisierten die Politik der G20. Sie haben Alternativen benannt und haben sich ausgetauscht über Strategien zu ihrer Umsetzung. Und das Ganze wurde von 77 Organisationen getragen. Die hatten ja ein sehr großes Veranstaltungsprogramm. Ich war richtig erstaunt gewesen, als ich es mir dann ausgedruckt habe. Dann sind 50 Seiten rausgekommen, also 70 Veranstaltungen in den 2 Tagen. Ja, das war ein Ort der vielstimmigen Debatte und Teil eines Dreiklangs, der am 7. Juli Aktionen des zivilen Ungehorsams und am 8. Juli eine Großdemonstration Grenzenlose Solidarität statt G20 veranstaltet haben. Und da waren 76.000 Menschen dabei. Wow. Und das ist alles so ganz wichtig für unsere Welt, die sich weiterentwickeln will, genau. Und unsere Erde geht ja kaputt, wirklich kaputt durch die Politik der G20, durch den Neoliberalismus. Es werden Menschenrechte eingeschränkt. Also wenn man nicht mal mehr seine Meinung frei äußern darf und eine andere Meinung äußern darf auf Demonstrationen, wenn das im Keim erstickt werden will, dann sind wir auf einer falschen Fährte, muss ich sagen. Das finde ich schlimm. Also ich habe ja dann auch im Internet das mir ein bisschen angesehen, also die Eröffnungsrede von der Frau Vandana Shiva. Mhm. Ne? Und was ich halt im Zusammenhang jetzt auch unseres heutigen Sendethemas bedeutsam finde, ist eben, wie souverän sie dann eigentlich klar gemacht hat, dass nicht die Veranstaltung, die inhaltlich bedeutsame ist, die sich dann von 20.000 Polizisten schützen ließ, nee, und dann sich zum Abendkonzert oder an die Freude in der Elbphilharmonie versammelte, nee, sondern dass es eigentlich das Wichtige ist, diese Zusammenkunft von Menschen aus der ganzen Welt. Das war ja wirklich auch ein, kam auch aus Amerika, aus Mittelamerika. Aus Brasilien. Ja. Mhm. Und ich habe das ja in München auch erlebt, beim G7-Gipfel in Elmau. Also, dass wir hier in München wirklich eine ganz starke Veranstaltung hatten. Und da schwingt eben auch, sag mal, ein spirituelles Bewusstsein mit, wo man eben sicherer ist, dass die Richtung, die diese herrschenden Politiker zum Teil gehen wollen oder gehen, durchsetzen wollen, dass diese Richtung eben auf dieser Erde nicht das letzte Wort behalten wird. Ne? Na, hoffentlich. Und das fand ich eben auch beeindruckend. Also wie jemand, ich meine, Indien hat ja eine lange Tradition, ja, also wie jemand da so etwas zum Ausdruck bringen konnte und was wirklich stärkend ist. Also wo ich denke, das sind eigentlich meine Vorbilder, möchte ich mal sagen. Ja, ganz sicher. Und doch, also nicht die Steinewerfer. Ja. Nein. Ja, was ist da anders? Was ist da im Grundelement? Wie unterscheidet sie? Wie unterscheiden sie sich? Warum würden die jetzt vielleicht keine Steine werfen? Ja, weil sie wissen, denke ich, dass es letzten Endes nur vorangehen kann, wenn wir Verbindung schaffen zwischen möglichst vielen Menschen. Also ich denke, es ist sehr fragwürdig, die Angehörigen der Polizei, die wir brauchen, weil wir unser gesellschaftliches Leben ohne Polizei in absehbarer Zeit nicht werden gestalten können, dass wenn wir diese Menschen mit unserer eigenen Beschränktheit in die Rolle einer Bürgerkriegsarmee schieben. Ne? Also sie werden auch von anderer Seite in diese Rolle geschoben, aber wir sollten es nicht tun, denke ich. Ne? Also das sondern wir müssen versuchen, möglichst alle Menschen guten Willens zu erreichen. Also das ist jetzt mal eine Kurzformulierung, sage ich mal. Und da ist dann auch so ein bisschen Verständnis im Raum, dass es insgesamt eine vom Universum gehaltene Entwicklung gibt, die wir Evolution nennen und in der wir eben auch eingefügt sind und der wir Verbindung haben können oder auch die übersehen können. Und das hat vielleicht auch einen Einfluss an der Stelle. Ja, oder zumindest würde ich mal sagen, dass es durchaus Rückenwind in der Wirklichkeit für uns gibt. Ja. Und wir hatten ja auch noch die Frage, wie das mit dem BGE zusammenhängt. Also ob das überhaupt, ja. Ich hatte jetzt mal die Frage, ist eigentlich auf dem Gegengipfel irgendwas mit Grundeinkommen gesprochen worden? Und wie sieht es denn damit aus? Also genau die Frage, die du ansprichst. Nun, ja. Ja, da ging es schon um wirtschaftliche Fragen. Wie sieht eine Wirtschaft aus, die dem Menschen dient und nicht den Profitinteressen? Mhm. Denn der G20 geht es ja stark um egoistische Interessen. Ja. Genau, und weniger um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir wollen ja, dass jeder Mensch seinen Weg gehen kann. Und dazu ist ein bedingungsloses Grundeinkommen nötig. Mhm. Ja, und ich denke mir halt, die Schon auch die Energie der Wut und des Zorns, die da zutage trat, hat ganz direkt letztlich etwas zu tun damit, dass eben immer noch täglich, ich weiß nicht, Zehntausende von Menschen verhungern. Also was der John Ziegler... existenziellen Ausgrenzung. Ja, und sag mal, dem Schrecklichen, dass wir in der, als Menschen von heute, es bräuchte gar nicht sein, wir könnten das anders hinbekommen. Ne? Und es ist passiert aber millionenfach und Menschen aus der Bitterkeit, aus der Menschenfeindlichkeit, der wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen sie aufwachsen und leben müssen, werden Krüppel, ne, kriegen Schädigungen für ihr Leben. Mhm. Also ich denke mir, das ist klar, dass die Hauptenergie dieses Zorns eben aus der Situation der wirtschaftlichen Verhältnisse kommt. Und da sehe ich dann schon eben dieses Umdenken notwendig, Grundversorgung für alle. Also das Thema bedingungslose Grundeinkommen heißt für mich Grundversorgung für alle, umgesetzt. Ja, genau. Dass jeder an dem Reichtum der Welt im Grunde teilhaben kann. Die Möglichkeit der Teilhabe ist ja auch wichtig. Klar, an dem, was wir alle zusammen schaffen. Ja. Und dazu ist auch wichtig, dass wir eine Teilhabe an den Diskursen haben. Und ob das jetzt stattfindet in Form der Demonstration oder des Alternativgipfels oder ob das in Form eines Diskussionskreises in einem Wohnzimmer stattfindet oder wo auch immer. Ich glaube, das Wichtige ist, dass hier Berührungsdiskussionen stattfinden, dass hier Gespräch stattfindet, dass hier auch klar werden, was wollen wir eigentlich? Vielleicht manchmal, was wollen wir nicht, aber eigentlich, was wollen wir, dass das auch klarer ins Verständnis kommt. Ja, und ich würde auch sagen, wenn wir das zusammen ausarbeiten, dann werden wir das jeder und jede in ihr Leben tragen und dann wird uns gar niemand hindern können, das, was wir als richtig erkannt haben, im Rahmen unserer Möglichkeit einzubringen. Das ist die Schönheit, wenn man einen anderen politischen Weg geht. Also es braucht all die politischen Spektren und Kleinkulturen, sei es ein Wohnzimmer in Hamburg oder eine Rote Flora in Hamburg im Schanzenviertel, um letztendlich dieses Bewusstsein, diese Gespräche, diese Auseinandersetzungen dann entstehen zu lassen. Ja, und die Ideen, die Gedanken zu greifen, die wir brauchen, um etwas anderes zu verwirklichen. Auch der Auseinandersetzung natürlich dann auch vielleicht mit dem Thema, wie gehen wir dann auch mit Gewalt um an der Stelle. Der ist natürlich auch nicht ausgespart. Nee, und das finde ich ganz wichtig, dass man überlegt, wie man die Polizei einbinden kann in so eine Demonstration, zum Beispiel auf positive Weise, dass es nicht zu Eskalationen kommt und solchen Provokationen. Dass die Demonstrationsteilnehmer versuchen, anders damit umzugehen, um die Polizei einfach abzuweisen und ihr keine Chance zu geben, auf die Provokation reinzufliegen. Und vielleicht, dass die Polizei dann auch nicht selbst ein Instrument einer Demonstration ist, einer Machtdemonstration der Oberen, der Politik, die hier zusammengekommen ist. Wahlkampfbezogen. Ja, genau. Wichtig ist einfach auch, dass jeder an sich selber arbeitet. Ja, das ist der Ausgangspunkt. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen umschalten. Das ist auch der Endpunkt dann von unserem heutigen Gespräch. Das heißt, das haben wir Ihnen viele Anregungen gegeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und erstmal nachklingen lassen wir es, bevor wir dann zu aktuellen und Terminen kommen, mit dem Titel White Spaces von The Glass Child. Spending make a circle and I keep walking outside. Maybe if I touched you right, maybe I can put up a fight. Oh baby, did I hold you too tight? Well, not tonight. I get home too late, life is getting busy. Wie verkommt die Veränderung in die Welt, war das Thema unserer heutigen Sendung. Und die Veränderungen kommen auch durch Begegnungen, Gespräche zustande. Und deswegen werden wir uns in ein paar Termine nennen, wo das möglich ist. Das 85. BGE-Café findet am Samstag, den 5. August 2017, bei Sip a Joe, Müllerstraße 48 in München statt, von 13 Uhr bis 15 Uhr. Und die Gruppe BGE for You trifft sich am Donnerstag, 17. August, von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine-Welt-Haus in der Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude im zweiten Stock. Und den Raum kann man im Aushang ersehen. Und am 20. August, ich weiß es nicht, was für ein Wochentag es ist ein Sonntag, sehe ich gerade, findet wieder eine Veranstaltung statt um 19 Uhr diesmal im Heppel und Etlich. Dort auch eine Begegnung, ein Raum, um dem Grundeinkommen zu begegnen. Und weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. So, und zum Abschluss hören wir den Titel Tunnel of Life, Ave von Anima Persa. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Unser Gast heute am Telefon war Sabine Heißner. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Anregungen und Kommentare können Sie uns senden an folgende E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung bei LoRa hören Sie morgen, den 27. Juli, um 4 Uhr und um 13 Uhr auf DAB+. Und die nächste Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen kommt am 23. August. Hier auf LoRa München geht es weiter um 20 Uhr mit einer Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Schönen Abend, vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss! Tschüss. Tschüss.